1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen jetzt mit einer neuen Talkwoche und wir beginnen ja immer mit einer freien und offenen Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Nicole und Nicole ist 30 Jahre alt. Hallo Nicole. Hallo. Um was geht's bei dir, Nicole? Bei mir geht's darum, ich habe einen übers Internet kennengelernt. Ja. Im Mai. Ja. Wir waren dann auch längere Zeit zusammen, bis Ende August, Anfang September. Nicht so ganz lang, aber immerhin. Ja, nicht ganz so lange. Mittlerweile habe ich auch rausgekriegt, dass er mit mir noch 6 Frauen hatte. 6 Frauen? Ja. Während du mit ihm zusammen warst? Richtig. Wie hast du das rausgekriegt? Über Facebook. Aha. Da habe ich das Bild verlinkt und einen Text drunter geschrieben und daraufhin haben die sich dann bei mir gemeldet. Mhm. Wir haben auch jetzt noch Kontakt und ja, unter anderem ist er auch mit seiner besten Freundin da zusammen gewesen, was er immer als Vorbild geschoben hat. Und du hast jetzt noch mit ihm Kontakt? Nein, ich habe keinen Kontakt. Ach so, du hast gerade gesagt, wir haben jetzt noch Kontakt. Nein, ich mit den anderen Frauen. Ach so, mit den anderen Frauen, verstehe. Verstehe. Mit denen er auch gleichzeitig was hatte. Wann ist das denn rausgekommen, dass er noch so viele andere Frauen hatte? Ende September, Anfang Oktober. Aber da wart ihr schon getrennt? Nee, der hatte mir das erst im Oktober gesagt. Er hat sich eine ganze Zeit lang auch gar nicht gemeldet. Da hat er gesagt, sein Handy wäre kaputt oder er müsste sich von der Polizei verstecken, immer so ausreden. Ach so. Und dann hat, nachdem du ihm auf die Schliche gekommen warst, durch Facebook, wie du es gerade gesagt hast, dann hat er es dir auch gestanden. Ja, nicht ganz so. Ich habe ihn dann mehr oder weniger auch an die Wand gepresst. Ja. Und wie gesagt, dann hatte er das mir noch nicht mal ins Gesicht gesagt, sondern am Telefon. Mhm. Und ja, mittlerweile hat er mehrere Frauen wohl, wo dem auch aufs Dach steigen. Aber nun könnte man sagen, dumm gelaufen die ganze Angelegenheit. Ich lerne vielleicht draus, ein bisschen mehr aufzupassen. Aber was willst du jetzt noch machen? Naja gut, ich sag mal, ich bin auch schwanger von ihm. Und nein, du bist schwanger von ihm? Richtig, und da sind noch 2 Frauen, die sind mit schwanger. Also hör mal, Nicole, du bist 30 Jahre alt. Jo. Jetzt muss ich mal an deinen Verstand appellieren. Du lernst einen Typ im Internet kennen, bist mit dem ein paar Monate, wirklich nur ein paar Monate zusammen und wirst von dem schwanger? Was ist denn mit dir los? Naja gut, normalerweise hätte das nicht passieren dürfen, weil ich die Spirale mir im Januar setzen lassen habe. Und das ist wohl schief gegangen dann irgendwie. Offensichtlich hast du mit ihm aber ohne Gummis geschlafen. Einmal, ja. Ja. Und da ist es wohl dann auch passiert. Das ist natürlich in so einer Anfangsphase, finde ich, auch schon, sollte man auch nicht tun. Ja, klar, da habe ich auch jetzt viel drüber nachgedacht und alles. Jetzt bist du von dem schwanger und eine andere Frau oder eine andere Frau? Wie viel? 2 noch. 2, also er hat 3 Frauen geschwängert in jetzt im Sommer. Wie alt ist der? Der ist 35. Das ist ja ein Ding. Das heißt, aber du bist... Aber er hat sowohl schon einen Sohn von 5, der war auch schon verheiratet. Und mit seiner Ex-Frau habe ich auch Kontakt und die meint, das war eine tickende Zeitbombe und alles. Ja, und jetzt, wie willst du weiter vorgehen? Ja, erstmal alleine alles weitermachen, weil ich lebe selber auch noch in Scheidung. Mhm. Also im Dezember hatte ich mich getrennt von meinem Mann. Ja, du hast aber kein Kind sonst. Doch, 2 habe ich schon. Doch, du hast auch schon 2 Kinder. Das heißt, du willst gar nicht auf den zugehen und du willst mit dem gar keinen Kontakt haben? Nee, gar keinen mehr. Der soll auch nicht zahlen? Ja, zahlen schon, aber ich will mit ihm jetzt erstmal so keinen Kontakt mehr haben, weil ich sag, die Zeit, die war auch hart für mich, wenn man das so alles erfährt hinterher. Ja. Und die anderen 2 Frauen denken aber genauso auch. Weiß der denn schon, dass ihr alle schwanger seid? Er weiß das. Er hatte mich dann auch, wollte mich zwingen zur Abtreibung und alles. Und da habe ich gesagt, das läuft so nicht. Wann hast du dem das denn gesagt mit der Schwangerschaft? Das war auch Mitte August, bevor er dann sich verabschiedet hat komplett. Und wollte er die anderen Frauen auch zur Abtreibung drängen? Ja, der wollte, dass wir abtreiben, weil er wollte ja keine Kinder mehr. Dann habe ich gesagt, dann hättest du mit aufpassen müssen und nicht nur wir alleine. Natürlich, natürlich. Also, ich sag mal, ob die anderen jetzt verhütet haben, das weiß ich nicht, aber ich hatte mir extra im Januar noch eine Spirale setzen lassen, weil ich ja zwei schon habe. Dennoch ist das A und O, auch gerade bei so einer frischen Bekanntschaft, dass man sich auch mit Gummi schützt, wegen vieler anderer Dinge, nicht nur wegen der Schwangerschaft. Genau. Man wird ja nicht müde, das hier zu sagen. Ja gut, ich sag mal, am Anfang war er gar in der Woche immer bei mir, außer am Wochenende war er dann bei dieser Marion. Und die wohnt 2 Kilometer von mir auch nur entfernt. Das ist ja unglaublich. Der hat wirklich in der Zeit, während ihr zusammen wart, 6 andere Frauen gehabt. Genau, wenn nicht auch mehr. Wie kriegt man das denn so zeitlich auf die Reihe, so, dass du das zum Beispiel und die anderen Frauen nicht gemerkt haben? Indem er gesagt hat, er müsste jetzt zum Tischtennis oder so, dann war er dann abends bei der, nachts war er dann bei mir. Das hat sich immer gewechselt bei ihm. Das ist ja fast schon pathologisch, krankhaft bei so einem Typ. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Also, was ist er denn so für ein Typ? Was er für so ein Typ ist, also er hat sich auch bei jeder Frau Geld geliehen, er hat sich von seiner Schwester das Auto bezahlen lassen. Ein Schnorrer? Ja, ich weiß nicht, also Schmarotzer habe ich immer gesagt. Hat er von dir auch Geld? Er hat von mir Geld gekriegt, er hat auch neue Anziehsachen bekommen von mir. Wie viel Geld? 600. Aber ich gehe mal davon aus, dass du auch nicht gerade so viel Geld hast, oder? Ich gehe noch arbeiten. Ja gut, aber du schwimmst nicht im Geld und... Nein, ich bin Normalverdiener. In der Altenpflege verdient man ja auch nicht. Genau, ganz genau. So, da ist jeder 100-Euro-Schein hat natürlich seinen hohen Wert. Ja, genau. Nur wie gesagt, er hat auch immer gesagt, ja, ich bin nicht so wie dein Ex-Mann oder Nochmann. Aber bist du denn da nicht schon stutzig geworden, dass du dem Klamotten kaufen musst, dass du dem Geld geben musst, nachdem du so kurz das mit ihm zusammen warst? Ja, nee, weil ich mir gedacht habe, weil er ja Privatinsolvenz hat, da hatte ich mich ja auch gar nicht so mit ausgekannt. Aber auch da muss man ja schon mal hellhörig werden. Warum Privatinsolvenz? In den meisten Fällen haben die Leute ja selbst Schuld. In den meisten. Es gibt auch Leute, die da irgendwie reintrudeln, aber... Naja gut, ich sag mal, ich habe mit der Ex-Frau jetzt telefoniert, mich auch mit ihr getroffen. Dann hat sie mir erzählt, dass er mehrere Kündigungen hatte, weil er da in die Kasse gelangt hat und als so Scherze. Also für dich ist dieser Mann im Prinzip gestorben? Für mich ist er ja unten durch. Also da wird auch keine Aussprache oder so mehr kommen. Also. Ja. Wie wird das sein, wenn das Kind dann da ist und er will Zugang zu dem Kind haben? Wie geht das? Das weiß ich noch nicht immer. Das versuche ich ja zu unterbinden irgendwie mit dem Grund, ja, weil er ja mehrere Frauen da hatte. Und ich sag mal, seine Ex-Frau hat mir gesagt, das ist auch eine tickende Zeitbombe und sie hat ja selber Angst, den Sohn, den gemeinsamen, ihm mitzugeben, weil er Angst hat, dass er dann gegen den Baum fällt mit dem Kind gleichzeitig. Ach so. Ja. Oh Gott. Ja, das. Also im Übrigen könnte ich mir vorstellen, dass der sich auch überhaupt nicht interessiert für die Kinder, sondern dass der damit gar nichts zu tun haben will. Nee, er hat ja auch seinem ersten Sohn auch den Kopf schon ein paar Mal zusammengedrückt. Also. Er hat den Kopf zusammengedrückt? Ja, das hat mir seine Ex-Frau erzählt. Wie alt war das Kind, als er das getan hat? Das erste Mal war er 2. So unfassbar wie, und die hat ja nicht angezeigt? Nee, sie hat Angst vor ihm. Na, hör mal, was sind denn das für Verhältnisse? Der bringt fast ein Kind um und sie kümmert sich nicht darum und geht nicht zur Polizei? Ja, also ist ein Ding. Gesagt, ja, aber allein das ist ja schon Grund genug, dass das niemals er mit deinem Kind in Kontakt kommen darf. Nee, das möchte ich auch gar nicht. Also. Hast du denn, ich meine, das ist ein Typ, der dich mit einer Strich und Faden betrogen und belogen hat. Das ist auch sein Kind. Was für ein Gefühl hast du denn dazu, zu diesem heranwachsenden Kind in dir? Ich sag mal, das Kind kann ja in dem Moment nichts dafür. Das ist eine richtige Einstellung und so empfindest du auch. Gut, klar, ich denke so, aber ich sag mir, hoffentlich sieht es aber auch nicht so aus wie er. Ja, das hoffen wir mal. Weil dann wäre das Kind wirklich vielleicht gestraft fürs Leben. Ja, so nur ganz unhübsch gesagt, war er ja wahrscheinlich nicht, sonst hättest du ihn nicht genommen. Nee, nur wie gesagt, in Hamm kann er sich nicht mehr sehen lassen, weil er da auch die Show abgezogen hat. Unfassbar. Ja. So, du bist jetzt in wievielten Monat? Ich komme jetzt in meinen fünften. Im fünften Monat. Was hast du aus dieser Geschichte gelernt, Nicole? Dass ich erstmal die Nase voll habe von Männern. Ja, aber ich finde, was man da auch rauslernen sollte, ist, dass man mit großer Vorsicht an einen Partner rangehen sollte. Naja gut, ich sage, wenn ich zweimal da wirklich in den Mist reingreife mit meinem Mann, der ist ja auch fremdgegangen, der hat jetzt eine 18-Jährige. Ah ja, dann bist du erstmal bedient jetzt. Genau, voll. Nicole, also ich finde es gut, dass du nicht abgetrieben hast, dass du dann zu dem Kind dann auch stehst und dich jetzt auch drum kümmern wirst. Und ja, wie gesagt, das Kind kann am wenigsten dafür. Ja, natürlich, absolut. Und ja. Ich sag mir, wer das kann, der muss auch die Folgen tragen können. Ja. So, und dann wünsche ich dir alles Gute für die Zeit und viel Kraft und Power, dass du das hinkriegst. Dann hast du drei Kinder zu versorgen, das ist ja auch kein Pappenstiel. Und dann noch den schweren Beruf. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, Nicole. Okay. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, euch, zumindest den Fernsehzuschauern, wird schon aufgefallen sein, dass wieder der kleine Hirsch hier nicht steht. Den habe ich heute aber extra nicht hingestellt, denn ich wollte euch eine sehr nette Mail vorlesen von einer ausgesprochen aufmerksamen Zuschauerin, nämlich der Ingeborg aus Magdeburg. Und die schreibt bitte, also hallo lieber Domian, bitte stelle doch die hübsche, reizende Rehfigur, die aber eine Hirschfigur ist, zu deiner Linken etwa 3 Zentimeter nach vorne, und zwar nach links. Dann kann ich sie besser sehen. Du bist echt gut. Liebe Ingeborg, danke für das nette Kompliment. Und jetzt will ich mal den kleinen Hirsch ein bisschen platzieren. Wenn du sagst nach links, dann muss ich ihn wahrscheinlich nach rechts schieben. So, ne? Und ein bisschen zurück. Ist er jetzt gut zu sehen? Kann man alles sehen? Ich stelle den ungern so hin, muss ich euch sagen, weil ich nämlich dann hier mit den Armen fuchtel. Und er fliegt um, aber extra für dich, Ingeborg, weil du es bist, bleibt er jetzt mal so stehen heute. Morgen stelle ich ein bisschen anders hin. So, jetzt geht's weiter mit der Gabi. Und Gabi ist 58. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen, Jürgen. Gabi. Freue mich, mal mit dir sprechen zu können. Ja, freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Und zwar wollte ich dir mal berichten, dass es auch außergewöhnliche Menschen gibt. Und zwar gehe ich seit 17 Jahren zu einer Dame, die aus dem Kaffeesatz lesen kann. Ach, cool. Weil ich ja weiß, dass du eine etwas zurückhaltende Haltung hast gegenüber Wahrsager, Hellseher und so weiter. Ja. Muss ich dir auch völlig recht geben. Ist auch so. Aber bei dieser Frau, das ist wirklich was Außergewöhnliches. Wie? Die liest wirklich so, wie man das so im Volksmund sagt oder so aus Spaß? Aus dem Kaffeesatz. Ja. Aber es gibt doch heute gar keinen Kaffeesatz mehr, wenn man einen Kaffee kocht. Irgendwie. Ja, das ist richtig. Und zwar wird er aus gemahlenem Kaffee, da nehmen Sie so 2 Teelöffel gemahlenen Kaffee in so eine normale Kaffeetasse, überbrüht ihn mit kochendem Wasser und lässt ihn erstmal abstehen. Ja. Und wenn er dann eine gewisse Temperatur hat, dass man ihn trinken kann, dann trinkt man den Kaffee schluckweise aus. Ach, den muss man selbst trinken? Den muss man selbst trinken. Hoffentlich schmeckt er auch. Nein, der schmeckt also ganz bitter. Ach so. Weil es darf weder Zucker noch Milch beigefügt werden. Verstehe. Er schmeckt wirklich ganz bitter. Ja. Und dann trinke ich so viel ab, dass dann dieser Kaffeesatz noch etwas mit dieser Flüssigkeit bedeckt bleibt. Stopp! Warum darf ich keinen Zucker reintun oder Süßstoff? Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht erfragt. Gut, nach 17 Jahren musst du das mal machen. Aber es regt mich zu einer Idee an, mal nachzufragen. Genau, das nächste Mal. Also erzähl weiter, trinkst du es ab bis unten quasi? Ja, dass also dieser Kaffeesatz noch etwas mit Flüssigkeit bedeckt ist. Dann dreht sie diese Tasse um und sie hat noch einen Unterteller und darauf liegt noch ein Küchenkrepp. Und dann gibt sie diese Tasse drauf und dann läuft diese restliche Flüssigkeit aus. Ach. Dann dreht sie diese Tasse. Was für eine Prozedur. Und darauf kann sie lesen. Hm. Und als ich das erste Mal dort war, also sie hat mir... Moment, damit ich richtig verstehe. Sie hat es rausgekippt auf dieses Krepppapier. Ja. Und dann dreht sie die Tasse wieder zurück. Dann dreht sie die Tasse zurück und dann bleibt Kaffeesatz in dieser Tasse zurück. Ein bisschen klebt dann unten noch drin. Ja. In der Tasse, genau. Ja, und auch am Rand. Und auch am Rand. Und daraus liest sie. Was liest sie denn da? Also ich sage, ich kann die ganzen 17 Jahre jetzt natürlich nicht mehr beiholen, das ist klar, aber ich kann jetzt ein paar spektakuläre Dinge sagen. Und zwar vor 4 Jahren mussten wir unseren kleinen Hund leider mit 16 Jahren einschläfern lassen. Ja. Und wir waren uns darüber eigentlich einig, dass wir kein Haustier mehr wollten. Mhm. Und dann hat sie mir das gezeigt und dann sagt sie, schauen Sie mal hier, das ist ein Hund. Und zwar war das die Kontur von einem Pudel. Und ich war im November dort gewesen und das darauffolgende Jahr, im April, hatten wir diesen Pudel als Pflegehund. Mhm. Das ist jetzt ein Beispiel. Das ja. andere war, meine Mutter war schwer erkrankt. Ja, bleiben wir bei dem Pudel. Ihr hattet dann zufälligerweise ein Pudelchen als Pflegehund. Ja. Und habt ihr den behalten? Nein. Nee. Nur als Pflegehund immer. Ja. Und inzwischen ist der arme Hund halt leider auch verstorben, der war schon älter. Ja. Na gut, erzähl mir die Geschichte von der Mutter. Und dann, meine Mutter war schwer erkrankt, da haben wir uns natürlich auch große Gedanken gemacht. Und da bin ich dann auch wieder hin. Wohlgemerkt, ich gehe einmal im Jahr dorthin, also ich bin nicht süchtig. Das also. Möchte ich mal nebenbei bemerken. Ja. Und dann hat sie gesagt, ich bräuchte mir nicht so viele Gedanken machen, meine Mutter würde sich wieder erholen. Mhm. Und es ist auch eingetreten. Meine Mutter hat sich wieder erholt, dann sagte sie, aber es sind einige Leute und die hat sie mir dann auch beschrieben, wie die ausschauen und unter anderem ist dann auch meine Tante verstorben. Ach, das hat sie... Das hat sie auch gesehen. Sie hat aus dem Kaffeesatz gelesen, dass die Tante stirbt. Ja, ja. Also sie hat mir die Frau umschrieben und ich wusste, dass es sich dabei auch um meine Tante handelt, weil sie auch inzwischen schon schwer erkrankt war, aber das hatte sie auch gesehen. Und das letzte Mal, als ich dort war, da hat sie mich gefragt nach dem Buchstaben E. Und hat mir also E wie Emil und hat mir erklärt, dass diese Person stürzen würde und hätte auch lang damit Probleme durch diesen Sturz. Eine Person mit E? Mhm. Und das ist mir in dem Moment nicht eingefallen, als ich da war. Und wer ist nun gestürzt mit E? Eine gute Bekannte. Ist gestürzt und hatte also einen schwierigen Bruch. Und die heißt mit Vornamen? Ella. Ella. Ja. Das ist tatsächlich auch eingetreten. Gott sei Dank ist sie ja jetzt wieder gesund. Sagt ihr denn nochmal schöne Sachen vorher? Klingt immer so. Na gut, mit der Mutter war ja gut, dass sie. Das war wirklich gut, ja. Also wie gesagt, außergewöhnliche Menschen gibt es wirklich. Klar gibt es sie. Sie ist eine davon. Einmal im Jahr gehst du hin. Einmal im Jahr. Was kostet das Kaffeesatzlesen? 50 Euro. Und wie lange dauert das? 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Mhm. Fragt die dann dich auch viel vorher, bevor das dann so losgeht? Eben nicht. Nein. Nein. Kennt die dich sonst so irgendwie aus der Umgebung? Nein. Nee. Nein. Wie bist du an die rangekommen? Durch eine Zeitungsannonce. Und warum gehst du da jedes Mal wieder hin, jedes Jahr? Diese Frau fasziniert mich. Weil diese Frau fasziniert mich, weil die nichts über mich weiß im Endeffekt, aber auch immer wieder neue Dinge sieht, ja, und die dann tatsächlich auch zutreffen. Ja, aber was treibt einen an, zu einer solchen Frau zu gehen, wenn oftmals, so wie du es gerade beschrieben hast, da doch gruselige Vorhersagen gemacht werden? Was bringt mir das, dass ich das vorher weiß? Zum Beispiel, dass Ella sich nun den Fuß gebrochen hat. Vorher weißt oder nicht, ist auch egal. Nein, das ist auch im Endeffekt egal. Aber mich fasziniert einfach diese Person, die über so viele Fähigkeiten verfügt. Hast du dich mit der mal darüber unterhalten, wie die sich das selbst erklärt? Sie sagte, das hätte sie schon als Jugendliche gehabt. Aber ist das nicht ein bisschen albern mit diesem Kaffeesatz? Wenn sie irgendeine höhere Begabung hat, ginge das doch wahrscheinlich komplett mental. Da brauchst du keinen Kaffeesatz für. Oder? Ja. Frage ich mich so. Kann ich nicht beurteilen. Nee, kannst du nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Mhm. Was macht die Frau sonst so? Es war eine frühere Postbeamtin. Also sie macht es neben. Sie hat es schon früher immer als Nebenjob gemacht. Ne? Ist einfach ihre Naturbegabung und die möchte sie irgendwie mal beweisen. Hast du mal gefragt, vielleicht, du hast ja nicht mit ihr darüber gesprochen, ob die auch die zum Beispiel deinen Tod vorhersagen würde, wollen, können? Da bin ich sicher, dass sie das nicht machen würde. Also so seriös ist sie dann schon. Das wird es mit Sicherheit nicht. Ist sie nett? Ist sie sympathisch? Sehr nett. Ja. Sehr sympathisch. Mhm. Ja, was es alles gibt zwischen Himmel und Erde, ja, Gabi. Ja, wollte ich jedenfalls nur mal gesagt haben. Also du, ich bin schon beruhigt, du bist nicht süchtig, wenn du ja jetzt jeden Monat hinlaufen würdest, würde ich sagen, Gabi, lass es sein. Ist es so ein Spaßbesuch irgendwie, so ein Interessenbesuch, sagen wir es so. So ein Interessenbesuch, genau. Ja, schön, dass du uns das erzählt hast, Gabi. Habe ich auch noch nie gehört, dass das jemand wirklich aus dem Kaffeesatz macht, weil man, das ist so eine Redensart, ne? Dachte ich immer so. Na gut, frag sie mal, ob du nicht doch ein bisschen Zucker reinnehmen kannst. Vielleicht. Mach gern mal nach. Vielleicht. Nicht, dass dann das ganze Schicksal sich verändert, wenn du da Zucker reinmachst. Man weiß es nicht. Dann kann es ja nur noch süßer werden, ne? Vielleicht, ja. Vielleicht wird es dann schöner, genau. Alles Gute für dich, Gabi. Ja, danke. Vielen Dank. Deine Sendung ist super. Du danke. Du bist ein super Mensch. Das ist ja nett, dass du sagst. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, Hinweis auf unsere Themensendung am Mittwoch. Mittwochnacht ist Themennacht bei Domian und das Thema heißt Wieder unter Menschen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die lange keinen Kontakt zu anderen Menschen hatten, weil sie zum Beispiel im Gefängnis waren. Gut, da sind auch Menschen, klar, aber nicht den großen Kontakt so zur Allgemeinheit. Also weil sie vielleicht im Gefängnis waren oder weil sie sehr krank waren. Da geraten ja manche Leute auch traurigerweise oftmals in große Isolation. Oder vielleicht auch, weil sie sich selbst für die Einsamkeit entschieden haben oder weil sie sich verstecken mussten, weil irgendjemand sie verfolgt. Also wieder unter Menschen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, wenn ihr wieder oder unter Menschen seid, nach einer langen Phase des Zurückgezogenseins und wir wollen darüber reden, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 am Mittwoch oder mailt uns domian@wdr.de. Unser Thema am Mittwoch: Wieder unter Menschen. Heute wie immer montags freie Themennacht und hier ist der Phil und der ist 24. Hallo Phil. Hallo Domian. Hi Phil, um was geht's? Ja, ich habe eigentlich ein Problem, da habe ich nur mit meinem besten Freund drüber geredet und bin so ein bisschen in einer problematischen Situation. Was hast du mit dem besten Freund? Nur mit dem darüber geredet. Ach so, ja. Geht darum, ich habe eine Oma, wie so viele wahrscheinlich von uns, und die ist halt mit meinem Stiefopa zusammen, also nicht mit meinem Opa, sondern hat einen neuen Mann, auch schon länger. Mhm. Und da habe ich halt immer schon die Vermutung gehabt, dass er nicht ganz treu ist. Mhm. Als sie dann im Urlaub waren, war ich beauftragt, halt die Blumen zu gießen und wollte mir dann was noch für meine Ausbildungsstelle ausdrucken, weil ich keinen Drucker habe. Mhm. Und habe dann mal die Gunst der Stunde genutzt, was natürlich nicht ganz super ist. Du hast geschnüffelt. Ja, das könnte man so sagen, ja. Mhm. Und bin da schon so fündig geworden, was mich ein bisschen bestürzt und ich bis gar nicht weiß, wie ich also mit der Situation umgehe. Du hast in dem PC von dem Stiefopa geschnüffelt. Genau. Weil das ich wollte was ausdrucken, das wurde mir auch erlaubt. So. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, bevor du den ausschaltest, guckst du jetzt nochmal. Was natürlich schon krass ist, ne? So hast du mal. Ja, ja, klar. Da gibt's gar nichts. Ich sag mal bei dir, dass irgendwie ein Handy durchsucht wird oder so und dann sagst du ja auch, das ist nicht so. Nein, weil man wäre selbst ja absolut sauer, wenn jemand anders in den Geräten rumstöbern würde. Ja. Jetzt hast du es aber gemacht und Wissen ist nicht rückholbar. Jetzt hast du irgendwas entdeckt. Was hast du genau entdeckt? Ich habe halt geguckt, das ist ja ein normaler PC, welche Internetseiten zuletzt besucht wurden. Mhm. So. Was, also nach Bildern war jetzt nicht irgendwas auf dem Rechner so, die darauf hindeuten, aber halt Internetseiten, wenn ich es mal so sagen darf, Puffs, die halt in der Umgebung sind mit Adressen, was schon schlimm ist, das finde ich schon gravierend, aber wenn man dann aktiv halt auf gewissen Seiten danach sucht, dass es Transvestiten gibt, die man gerne treffen möchte, frage ich mich, was da im Kopf vorgehen muss, wenn man sich für sowas interessiert. Also du schließt jetzt aus diesen aufgerufenen Seiten, auf denen war er, klar, das ist dann ja deine Oma wird es nicht gewesen sein. Nee. Benutzt sie denn diesen PC auch? Nee, ich benutze diesen PC gar nicht. Überhaupt nicht. Ja. Überhaupt gar nicht, nein. Nun kann man ihm ja nicht nachweisen, dass er irgendwo bei einer Prostituierten war. Nein. Sondern dass er sich nur dafür interessiert hat, ne? So kann man sagen. Ja, aber es gab halt auch einen Grund, warum ich das annehme, dass das wahr sein muss, dass er halt nebenbei golfen geht, so nach der Arbeit und hast nicht gesehen. Mhm. Und zu einer bestimmten Zeit, das wussten wir in der Familie, dass er da ist, da habe ich ihn halt in der Stadt mit dem Auto gesehen. So. Und das ist nun wirklich auf der ganz anderen Seite als da, wo der Club ist, wo man golfen kann. Wie lange sind die beiden schon zusammen? Die sind schon 26 Jahre. Ach, so lange? Hm. Ja. Aber du bist 24. Ja, wie gesagt, mein Stiefopa. Ja. Und das hat damit ja nichts zu tun. Genau. Mhm. Und darum, die hat das war damals geheiratet. Du bist mit dem Mann groß geworden, das war so dann. Ja. Und ich muss wiederum sagen, mit meiner Oma komme ich super zurecht und mit ihm komme ich auch super zurecht. Mhm. Das ist eine Problematik. Mhm. Außer dieser einen Beobachtung, dass er da in der Stadt war, obwohl er eigentlich beim Golfen sein sollte, gab es sonst irgendwie Sachen, wo ihr die Familie schon ein bisschen stutzig geworden? Also die Familie ist ja überhaupt gar nicht stutzig. Ich bin der Einzige, der stutzig ist. Ach so. So klar, wenn man sich gewisse Kataloge zuschicken lässt, dann heißt es noch lange nicht, dass man irgendwie fremd geht. Welche Kataloge? So, wenn ich das sagen darf, Beate Use. Ja. Kann ja sein, dass er sich das, dass die beiden sich das bestellt haben. Ja, gut, das weiß ich nicht. Weiß man die nicht? Frage ist, ob man mit dem Alter noch Geschlechtsverkehr hat mit seinem Mann. Das weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich möglich. Wie alt sind die beiden? Sie ist 80. 80, ja. Und er ist 60. Ach, so ein junger Mann. Ja, ja. Ah, ja. Doch. Ja, gibt's alles. Ja, aber also ich habe einfach so sehr stark dieses Gefühl. Also es ist so auch. Er hat einen normalen Job, wo man normal arbeitet, aber irgendwie ist es immer so, dass er viel arbeiten muss. Also ich höre schon so raus, denn deine Oma liegt dir schon sehr am Herzen. Definitiv. Und da ist, und du hast Angst, dass ihr irgendwie wehgetan wird durch dieses Verhalten von seiner Seite aus. Ja, ganz klar. Ja, was hast du jetzt überlegt zu tun? Ja, das ist das Problem. Darum rufe ich dich ja auch an. Mhm. So, mein bester Freund, der weiß das. Mhm. So, der war auch ganz schön geschockt so. Mhm. Und der kennt ihn halt auch sehr gut. Der ist halt derselben Meinung wie ich, ohne irgendwie vorher so ausgiebige Informationen von mir gehört zu haben. Mhm. Was hast du denn für einen Eindruck, wie so die Ehe zwischen den beiden? Perfekt. Also vielleicht ist aber so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, okay, man hat eine Frau zu Hause, die macht den Haushalt und sonstiges und man vergnügt sich halt dann noch woanders. Aber die gehen nett miteinander um? Total. Er ist freundlich auch zu deiner Oma? Super. Besser könnte es gar nicht gehen. Also ich muss sagen, das sieht nach einer perfekten Ehe aus. Ist natürlich jetzt die Frage, macht man jetzt irgendwas kaputt vielleicht? Genau, also würden ja alle geschockt sein. Ob nur meine Eltern oder meine Oma, die würden ja, da muss ja aufpassen, dass sie nicht einen Herzkasper kriegt. Du bist kurz davor, es zu sagen, irgendjemand? Ich tue mich so schwer damit, weil ich trage das so mit mir rum, habe wie gesagt mit einem darüber gesprochen, aber... Ich finde, in dem Fall ist auch wirklich Vorsicht geboten. Wenn du sagst, und du glaubst das auch, du nimmst es den beiden auch ab, dass die eine freundliche Ehe führen. Vielleicht gibt es ja sogar ein unausgesprochenes Arrangement, dass deine Oma irgendwas signalisiert hat, hier, ich habe keinen Bock mehr, ich bin 80, du bist jünger, wenn du machst... Also was kann es eigentlich geben? Also wenn man jemanden liebt, dann sagt man, ich gehe doch mal in den Puff und lass dich da von den Frauen vergnügen. Es gibt alles. Oh, das ist aber so ganz fernab von allem, was ich mir eigentlich denke. Ja, lass mal deine Moral raus. Okay. Lass mal deine Moral raus. Es gibt alles. Mhm. Und wenn dieses auch dazu dient, zum Beispiel eine gut funktionierende Ehe als gute Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, wäre da ja auch gar nichts gegen einzuwenden. Mhm. Selbst wenn er ohne das Wissen deiner Oma sie betrügt und es den beiden gut geht, muss man ja auch noch überlegen, will man das kaputt machen. Mhm. Jetzt ist die Frage für mich, wie sehr das jetzt unter deinen Nägeln brennt. Das brennt wie Feuer eigentlich. Also ich habe mir auch schon immer mal überlegt, okay, gut, ich habe jetzt kein Auto oder so, aber mal so eine Art Observierung zu machen, um zu gucken, 2-3 Abende nach der Arbeit, fährt er wirklich nach Hause oder? Warum willst du dich da so einmischen? Weil du kannst doch sagen, okay, das läuft gut bei denen. Nee, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Warum? Weiß ich nicht. Ich liebe meine Oma und will nur das Beste für sie. Klar könnte man sagen, okay, dann halt den Mund und... Vielleicht ist die Situation, ich sag's mal provokativ, vielleicht ist das ja sogar im Moment das Beste für sie. Der Typ kann sich austoben und die haben eine harmonische Ehe zu Hause. Ich sag's mal nur provokativ. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Pass auf, ich würde an deiner Stelle Folgendes machen. Da ich mag schon, dass du da doch sehr emotional beteiligt bist. Sag es nicht deiner Oma. Sag es nicht deinen Eltern. Sprich ein Wort unter vier Augen mit ihm. Dann wirst du irgendwas erfahren. Oh, aber ich weiß, dass du da musst du natürlich sagen, ich habe geschnüffelt. Das ist natürlich das ist ein großer Vertrauensbruch, der dann passiert. Aber das ist dann so. Gut. Vielleicht wird er irgendwas sagen und dir erklären, wo du vielleicht erstmal platt bist und aber auch sagst, okay, Aber wenn man dann noch von der Seite das wirklich dann hört, dass es stimmt, dann kann man doch erst recht nicht im Mund halten. Ja, aber dann kannst du dann mal fragen, warum er das macht und wie lange er das schon macht, ob die Oma das weiß und so weiter. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Verhältnis zu ihm ist, ob du so ein Gespräch führen kannst. Ja, das ist gut, das Verhältnis, aber ich wüsste ganz genau, wenn ich dieses Gespräch führen würde, dann wäre das Verhältnis sowas von einem Eimer. Das habe ich einfach so sehr im Gefühl. Ja, aber Vorsicht, du spielst gerade mit einem hohen Risiko. Alles andere, wenn du jedem anderen das erzählst, machst du auch was kaputt. Mhm. Es ist immer die große Frage, darf ich da etwas vielleicht durchaus Intaktes, was sich irgendwie gefunden hat, zerstören? Warum? Mhm. Warum sollte ich das tun? Der schlägt deine Oma nicht, der ist nicht schlecht zu deiner Oma. Nein. Wenn das jetzt so der Fall wäre, und die schlechte Ehe da wäre, dann würde ich auch sagen, komm, jetzt aber fahr alle Geschütze auf. Aber so wäre ich da sehr vorsichtig. Die haben sich vielleicht wirklich irgendwie arrangiert in den fast 30 Jahren. Mhm. Denk doch nochmal in Ruhe darüber nach. Also wenn, dann würde ich das nur mit dem Opa alleine machen, wenn überhaupt. Mhm. Wenn überhaupt. Also würdest du denn davon abraten zu sagen, okay, man versucht mal herauszufinden, was der nach der Arbeit so treibt? Also eigentlich bin ich mir der Sache ja zu 100% sicher, so. Aber natürlich kann man natürlich auch mit 99% in so ein Gespräch gehen und man kann mit 99% so richtig schön baden gehen. Ja, okay. Also wenn du ein Gespräch anstrebst, dann... ich habe da auch so einen üblen Beigeschmack, diese Observierung, das ist alles irgendwie so... Ja, dann hol dir noch mehr Informationen, wenn du mit dem reden willst. Mhm. Aber sei vorsichtig und bedenke, da ist ein hohes Gut, nämlich, dass die gut miteinander leben können. Mhm. Und das ist ja auch in deinem Sinne, dass deine Oma ein entspanntes Leben hat und das nicht das ganze Leben aufbricht. Das würde die Frau ja auch total aufregen und ja, das würde alle aufregen. Ja, also Vorsicht, ne? Nicht, dass du deine Oma durch deinen moralischen Eifer jetzt unglücklich machst. Lass das mal alles nochmal sacken, was wir jetzt hier so gesprochen haben. Okay. Also eher vorsichtig oder nicht, oder also eher zurückhaltend ist meine Meinung. Okay. So, mein Lieber, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich auch. Gute Sendung weiterhin. Tschüss, Phil. Ciao. Danke, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. 1:33 Uhr ist hier bei euch wahrscheinlich wohl auch 1:33 Uhr. Und hier ist Jeanette. Jeanette ist 25. Guten Morgen, Jeanette. Hallo, Jürgen. Hallo, Jeanette. Was ist dein Thema? Und zwar geht es mir darum, mein Freund ist vor 2 Monaten verstorben. Und zwar während einem epileptischen Anfall. Ich gehe davon aus, dass er noch sehr jung war. Genau, er war 33. Ja. Wir waren zu der Zeit im Urlaub und er hatte halt diesen epileptischen Anfall und... Wo wart ihr da im Urlaub? Wir waren im Sauerland. Ach so, in Deutschland. Mhm. Mhm. Genau. Das war, der Grund des Urlaubs war, mein Freund hatte vor 4 Jahren ungefähr eine Therapie gemacht, um von Drogen loszukommen. Mhm. Und da war jedes Jahr ein ehemaligen Treffen von dieser Therapie. Mhm. Und da sind wir halt hingefahren. Hatte er denn? Und ja, am ersten Abend des Urlaubs bekam er eben diesen epileptischen Anfall. Hat er denn zum ersten Mal so einen Anfall bekommen? Nein, das war schon bekannt. Das war schon länger bekannt. Und er hat keine Medikamente dafür bekommen? Doch, er war auf Medikamente eingestellt. Hat die auch regelmäßig genommen, also jeden Morgen und jeden Abend hat er dann eine Dosis gehabt. Und es kam halt auch regelmäßig, alle 3-4 Monate kam es zu Anfällen. Aber dieser Anfall war dann wahrscheinlich besonders dramatisch. Ja, genau, weil das war eine ganz andere Umgebung für mich. Also ich konnte ihm in seiner Wohnung, in der gewohnten Umgebung, konnte ich ihm immer weiterhelfen. Während dem Anfall konnte ich ihm immer helfen. Wie war das denn da ganz genau in Sauerland? Wie lief das ab als der Anfall? Wart ihr beide alleine oder war das in der Gruppe? Nee, wir waren alleine. Es war schon später abends, also so 12:30 Uhr. Mhm. Und da merkte ich, dass dieser Anfall gekommen ist, dass dieser Anfall kommt und er war schon nicht mehr wirklich ansprechbar. Und er sprang in diesem... wo er halt nicht mehr so ansprechbar war, aus dem Bett. Und ich merkte, es kommt der Anfall und ich wollte ihn zurück ins Bett buxieren, weil ich ich habe ja schon mehrere Anfälle von ihm mitbekommen. Was hättest du denn gemacht, wenn ihr zu Hause gewesen wärt? Das wäre für mich die Routine gewesen. Also ich hätte mich darum gekümmert, dass er sich nicht irgendwo dran verletzt, dass er nirgendwo gegenstößt oder dass wenn er erbricht, und das hat er nach einem Anfall immer gemacht, dass ich ihn halt hochgezogen habe, dass er im Sitzen erbrechen konnte, auch mit seinem Eimer, weil er konnte ja auch nicht aufstehen dann. Aber all diese Maßnahmen hättest du doch da auch veranlassen können. Nein, weil er in diesem Punkt, wo er nicht mehr ansprechbar war, aus dem Bett aufgesprungen ist. Ja, und dann? Und ich merkte, es kommt der Anfall. Und ich habe versucht, ihn anzusprechen. Du fällst gleich um, du kriegst den Anfall. Komm wieder ins Bett. Und meine Worte kamen gar nicht mehr an ihn ran. Und da fing er auch schon im Stand an zu krampfen. Mhm. Und fiel auch schon wie ein nasser Sack, fiel er um. Auf dem Boden, nicht mehr aufs Bett. Genau, auf dem Boden. Ja. Und knallte mit dem Hinterkopf gegen die Hotelzimmertür. Mhm. Und der Krampf ging 2 Minuten maximal. Und ich dachte so, ja, ich kenne das ja schon, der kommt gleich wieder. Der ist gleich wieder da und gleich kann ich ihm wieder helfen und zurück ins Bett buxieren. Aber ja, er kam nicht wieder. Ich habe auch schon, als er mit dem Kopf gegen die Hotelzimmertür geknallt war, habe ich schon einen Krankenwagen gerufen. Ach, das hast du doch vorsorglich schon gemacht. Das habe ich schon gemacht, ja, weil ich mit dem Kopf ist ja auch nicht zu spaßen, wenn man dann wie ein nasser Sack dagegen knallt. Als dann der Krankenwagen kam, der war ja dann wahrscheinlich nach einer gewissen, vielleicht 10 Minuten oder Viertelstunde da. Das war das Problem, nein. Nein? Nee. Also ich hatte, als ich den Notruf abgesetzt habe ich gesagt zu den Sanitätern, wir haben im Hotelzimmer haben wir einen Balkon und da kommen Sie bitte drüber, mein Freund liegt genau vor der Hotelzimmertür und Sie kommen hier nicht rein. Ach so. Mein Freund liegt 120 Kilo und ich kriege ihn da nicht weggezogen. Ach so. Und und in welchem Stockwerk war das? Im 2. Stock. Aber dann hätten die ja eine Feuerwehrleiter gebraucht. Genau, aber das haben die irgendwie nicht geschafft, mit Feuerwehr sofort zu kommen. Obwohl ich es gesagt habe, wir sind im 2. Stock und sie kommen hier nicht rein, außer über eine Leiter. Und du konntest ihn wirklich nicht wegschieben, es ging nicht. Ich habe es nicht geschafft. Mein Freund wog 120 Kilo und ich bin ein kleines, schmächtiges Mädchen. Also, ja, ich verstehe. Na, was für eine Dramatik. Dann warst du in dem Zimmer, dein Freund lag so schwer krank vor deinen Füßen und es kam niemand. Genau, es kam niemand. Ich hatte über die Balkone hatte ich einen Blick über das gesamte Dorf im Sauerland und ich habe schon gesehen, es kommt der Krankenwagen angefahren. Es kann nur noch 2-3 Minuten dauern, bis die halt hier sind. Mhm. Aber es dauerte und es dauerte und es war nichts zu sehen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann nochmal angerufen und gefragt, wie lange es denn noch dauert. Und da sagten mir die Leute, ja, wir stehen hier vor zuen Türen im Hotel am Haupteingang und wir kommen hier nicht rein. Mhm. Und da habe ich mir nur so gedacht, ja, welches Hotel hat denn nachts um 12:30 noch die Haupteingangstüren auf? Mein Gott, was für ein Drama. Lass uns mal ein bisschen zusammenfassen. Wie lange hat es gedauert, bis dann jemand bei deinem Freund war? 20 Minuten ungefähr. Und sind die denn dann letztendlich über den Balkon gekommen? Die kamen letztendlich über den Balkon. Mit der Feuerwehr? Genau. Hätte man hätten die von innen die Tür nicht aufschieben können? Nee, da hat der Notarzt, ich habe irgendwann mir gedacht, ja, wir stehen jetzt vor den zuen Türen des Hotelzimmers vom Haupteingang. Wie kriege ich jetzt die Leute da rein? Die haben ja irgendwann irgendwie dann auch die Möglichkeit, dachte ich mir, die Tür aufzukriegen, vielleicht aufzubrechen oder wie auch immer. Ja, aber da hätten die wahrscheinlich deinen Freund noch weiter verletzt, da haben die Angst vor gehabt. Genau. Mhm. Als die dann durch nach dramatischen langen Minuten endlich dann im Zimmer waren, war dein Freund da schon verstorben? Da war er schon verstorben, ja. Die Sanitäter, die haben irgendwann, als die Feuerwehr eben kam, haben die meinen Freund umgedreht. Die haben dann zu dritt sind die an meinen Freund rangegangen und haben die Tür freigesetzt. Mhm. Und dann haben Sanitäter von draußen vor der Tür, haben meinen Freund sofort rausgezogen auf den Feldflur. Und dann habe ich vom im Zimmer aus noch gesehen, dass Herzdruckmassage gemacht wurde. Und kurz drauf sollte auch die Feuerwehr ein Absauggerät reinbringen und was er wohl auch nichts mehr gebracht hat. Mhm. Glaubst du im Nachhinein, wenn das alles schneller gegangen wäre, dass dein Freund hätte gerettet werden können? Ich glaube schon, ja. Mein Gott, das sind jetzt ein paar Monate erst her. Ja. Du musst doch auch immer noch unter vollkommenem Schock stehen. Ich stehe total unter Schock. Also, das glaube ich. Das ist ja so dramatisch. Und du warst ja, außer telefonieren konntest du ja nichts machen. Nee, gar nicht. Also du hast ja alles richtig gemacht. Du hast ja immerhin schon den Krankenwagen angerufen, als er mit dem Kopf aufgeschlagen ist. Genau. Alles das, was du tun konntest, hast du ja getan. Genau. Also was ich machen konnte, ich habe mich um meinen Freund gekümmert und habe eben geguckt, wie liegt er da. Mhm. Und ich habe auch gesehen, dass er automatisch in die stabile Seitenlage gefallen ist. Und da dachte ich, kann ich auch froh drum sein, dass eben das halt rauslaufen kann, aber dem war nicht so. Glaubst du denn, dass er aufgrund des epileptischen Anfalles verstorben ist oder aufgrund des schweren Schlages an und auf den Kopf? Ich denke, das war ein Gemisch aus beidem. Also ich vermute mal, dass er aufgrund von dem Schlag am Hinterkopf auch einen Schaden am Kopf irgendwie gekriegt hat und dass er deswegen auch so viel hochgewirkt hat beim Erbrechen. Wie lange wart ihr denn eigentlich zusammen gewesen schon? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre. Ja. Also wir sind verlobt auseinandergegangen und wir hatten Kinder geplant und wir hatten eine Hochzeit geplant und wir haben immer vom 11.11.11 geträumt zu heiraten und... Ach, das war schon geplant, 11.11.11. Das war alles schon geplant, ja. Und ich konnte ihm einfach nicht helfen. Das tut mir wahnsinnig leid. Also wirklich, wie du das jetzt beschrieben hast, Janet, ist das ja eine Horrorvision, wo jeder sich da hineindenken kann, wie schlimm das ist. Ja, das machst das du, war denn, echt du hast, finde ich wirklich objektiv betrachtet, keinen Fehler gemacht. Dennoch machst du dir Vorwürfe. Das macht man ja schon mal in so Situationen. Ja, auf jeden Fall. Also ich mache mir tolle Vorwürfe. Deswegen, weil ich eben im Moment X dabei war und nichts machen konnte. Ich habe nur gesehen, dass mein Freund immer blauer wurde und die Sanitäter kamen nicht rein. Und es war aber auch wirklich eine ganz unglückliche Verkettung von unglücklichen Umständen. Ja, auf jeden Fall. Ne, wenn die gleich reingekommen wären oder wenn ihr vielleicht auch in der größeren Stadt gewesen wärt, wo das noch alles flotter geht und ist mir schon klar, dann die Feuerwehr noch wieder kommt und das dauert ja alles kostbare Minuten für einen so schwer kranken Menschen. Auf jeden Fall. Und ich konnte ihm einfach nicht helfen. Der Notarzt sagte auch zu mir, ich sollte ihn doch von der Tür wegziehen, weil ich stand hier alle nachher vor der Hotelzimmertür. Ich habe irgendwann überlegt, wie kriegst du jetzt die Leute ins Haus rein? Ja, aber du konntest es ja nicht, wie du gerade gesagt hast. Du hast es nicht geschafft. Nee, ich habe ihn maximal 10 Zentimeter bewegt gekriegt, weil was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, da wo ich ihn ziehen wollte, war er schon verstorben. Mhm. Und Janet, ich mach mal einen Vorschlag. Das ist ja so dramatisch und wie gesagt, das wirkt sich ja noch absolut intensiv nach, als wäre es gestern erst geschehen bei dir. Ja. Ich möchte, dass wir das Gespräch hier in der Öffentlichkeit jetzt mal beenden. und wir werden dich gleich anrufen, das heißt sofort anrufen. Ein Psychologe ruft dich an. Ich glaube, dass wir dir in mehrerer Hinsicht noch helfen sollten und zur Seite stehen sollten. Okay, danke. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Ja, danke. Mir tut es sehr, sehr, sehr, sehr leid, was passiert ist. Sehr leid. Danke. Alles Gute und du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Und hier ist Christian und Christian ist 41. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Domian. Christian. Erstmal natürlich Beileid an meine Vorrednerin. Das ist ja nett von dir, ja. Sehr dramatische Situation gewesen. Zu meinem Thema. Ich tippe mal, du bist LKW-Fahrer und gerade unterwegs. Ja, genau, mit der Freisprechanlage und bin hier gerade im Nebel am Jagen. Oh, ja, komm, keine Scherze. Nicht jagen. Nein, nicht jagen. Also ich fahre hier gemütlich mit 60 und es geht halt nicht schneller. Ja, vielleicht noch ein bisschen runter. Du weißt, was für ein schwerer Unfall passiert ist in Nordrhein-Westfalen. An der Stelle bin ich eben fast dran vorbeigekommen. Ich fahre von Hamburg aus Richtung Holland. Ah ja, verstehe. Bloß vorsichtig. Gerade bei Nebel. Ja, da sind wir immer. Nee, seid ihr leider nicht immer. Nee. Aber es gibt schwarze Schafe, stimmt. Christian, um was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich ich weiß es selber nicht richtig einzuschätzen, wie es jetzt ist mit einer verheirateten Frau zusammen. Mhm. Das Ganze ging 8 Monate, war alles wunderbar und super. Ich habe diese Frau abgöttisch geliebt, die mich auch. Sie hat 3 Kinder, 2 ältere Töchter, einen 10-jährigen Sohn. Und wir haben uns über eine Internet-Community kennengelernt, hatten eine super Freundschaft aufgebaut und ich habe ihr wohl mein Interesse gezeigt, dass sie auch wohl an mehr interessiert wäre. Sie hat gleich gesagt, sie möchte diese gute Freundschaft nicht zerstören, bin ich darauf eingegangen. Irgendwann fing sie dann an, dass es etwas näher geworden ist und somit ist das Ganze zustande gekommen. Mhm. Vor gut 2,5 Wochen hat irgendeiner, ein Bekannter von ihrem Mann, muss das wohl irgendwie auf diesem Internet-Community mitgekriegt haben und hat ihrem Mann eine SMS geschickt, dass ihre Frau doch wohl irgendwie eine Beziehung führt mit jemandem, hat meinen Profilnamen genannt. Ach so, die war während dieser Zeit noch mit ihrem Mann zusammen. Genau. Ach so. Ist sie jetzt auch noch. Und es war dann natürlich Hölle zu Hause und sie hat gesagt, nein, ich trenne mich und es hat alles keinen Zweck mehr. Ich fühle nichts mehr von meinem Mann, ich liebe ihn nicht mehr und das geht auch nicht. Und seit 2 Jahren läuft sexuell nichts mehr und das kann es alle nicht sein. Gut, und so haben wir uns dann um eine Zukunft gekümmert und dann ging es aber jeden zweiten Tag im Endeffekt, ich liebe dich, ich will dich und am nächsten Tag hieß es auf einmal, was soll ich machen, mein Kind sagt ab und kann ich nicht tun und ich denke, das kann alles nicht wahr sein. Ja. Und ich habe mir also wirklich den Hintern aufgerissen, ich habe also gesehen, dass ich was mit Wohnung gefunden habe, was eine Umgebung ist, wo der Lütte seine Freunde noch hat, wo er die Schule hat und alles und wir hatten uns jeden Morgen, hatten wir telefoniert oder hatten wir SMS geschrieben und am Freitagmorgen kam gar nichts mehr. Und ich hatte schon irgendwie so ein ganz dummes Gefühl. Mhm. Am Donnerstagabend hatten wir noch getextet und sie schrieb, oh, ist das schön, wenn wir jetzt demnächst zusammen wohnen und alles super. Und am Freitagmittag schrieb sie mir um 1:30, mein Schatz, das, was ich dir schreibe, wird wohl nicht gefallen, aber ich entscheide mich gegen dich, ich muss an mein Kind denken und ich entscheide mich für meinen Mann. Das war Freitag. Das war Freitag, genau. Da habe ich ihr dann eine SMS geschickt. Ich sage, alles klar, ich bringe einfach meine Sachen wieder und dann ist gut. Dann kam von ihr zurück, wie mehr sagst du dazu nicht? Und da habe ich gesagt, du bist einfach zu feige, mir das Ganze per SMS zu schicken, anstatt mir das persönlich ins Gesicht zu sagen oder mich anzurufen. Ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Stress. Die letzten 14 Tage nur noch hin und her. Ich wusste überhaupt nicht mehr, woran ich bin. Okay, was ist der Stand der Dinge heute? Stand der Dinge heute, ich habe am Freitag ganz großen Bockmist gebaut und zwar habe ich ihrem Mann die komplette Story erzählt, per SMS. Ihr Mann? Ihrem Mann, was ich hätte vielleicht nicht machen sollen. Und daraufhin war sie natürlich höchst erböst, ist eine ganz klare Sache. Ich habe mir eigentlich sämtliche Sachen verbaut. Sag mal, wie kann man denn so daneben sein? Was soll das? Warum? Wolltest du ihr eins auswischen? Aus Wut oder was? Ich war wirklich auf 180, meine Nerven waren wirklich unten. Und ich muss dazu sagen, ich war kurz davor, echt mir was anzutun. Dir was anzutun? Mir persönlich was anzutun. Woher hattest du überhaupt die Telefonnummer von dem Mann? Die Telefonnummer, das war gar kein Problem, weil ich hatte hier, sie hatte einen Handyvertrag, der das auf der Vaterkarte von mir war und da war Einzelverbindungsnachweis drauf. Ach so. Dementsprechend sage ich jetzt mal, kann ich ja nur eben gucken, mit wem hat sie dann und dann weiß ich, hat sie hier meine SMS geschickt, also habe ich die Nummer. Das ist also kein Problem. Wie hat denn der Mann auf deine Story reagiert? Der Mann hat mich vorher, bevor ich ihm die SMS geschickt habe, hat er mich als Ehebrecher bezeichnet in allen Scheiß. Ich bin zu meiner Freundin hin, ich habe ihr gesagt, pass mal auf, ich sag, du hast deinen Mann angelogen. Du hast ihm gesagt, unsere Beziehung geht erst 2 Monate. Ich sag, sie geht 8 Monate. Ich sag, er kann sich da ja gar nicht so ein richtiges Bild schaffen. Ich sag, ich kann ja nicht der Ehebrecher sein, du hattest vorher schon Affären. Okay. Ich sag, sehr merkwürdig. Wie hat er reagiert? Er liebt sie ohne Ende und er verlässt sie nicht, er liebt sie. Naja, als du das dann nochmal geschrieben hast, da muss er doch nochmal darauf, da nochmal eine Reaktion gezeigt haben, oder nicht mehr? Die Reaktion hat sie mir einfach nur geschildert, dass er ihr wohl die Hölle heiß gemacht hat, aber sie nicht rausschmeißt oder ähnliches, sondern die an ihre Ehe wohl arbeiten wollen. Ja, Christian, da hast du schön selbst alles, den heftigsten Bockmist gebaut, den man sich vorstellen kann. Die kleine Chance, die du vielleicht noch hattest, die hast du dir nun für alle Zeiten kaputt gemacht. Nein, und das ist jetzt mein nächstes großes Problem. Die war gestern bei mir, also am Sonntag, hat mir meine Sachen wiedergebracht. Wir haben in aller Ruhe drüber geredet. Ich sitze bei ihr so tief im Kopf drin. Ja, wir waren also beide erst auf Abstand und ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich tue es mir nicht mehr an, es ist Stress gewesen ohne Ende. Jetzt auch bloß, ihr habt wieder angefangen zu kuscheln. Nein, das so direkt nicht. Nein, um Gottes Willen, ich glaube, da ist auch für beide der Kopf nicht frei. Ja, sondern was hat sie denn gesagt? Kam hinterher näher, ich habe ihr gesagt, du kannst jederzeit zu mir wiederkommen, wenn irgendwas ist, sollte ich in eine andere Beziehung stecken, ist es natürlich vorbei, wenn das zu Hause nicht mehr klappen sollte, weil sie selber eigentlich auch keine Hoffnung mehr hat, sie macht es halt nur wegen ihrem Kind. Und dann kam sie zu mir an, wir haben beide Tränen in den Augen gehabt, wir haben uns nochmal geküsst, sie kam an, sie sagt, ich liebe dich und ich will dich nicht verlieren. Und okay, das war's ja, dann? Oder gab es noch einen finalen Satz? Nein, im Endeffekt gar nicht. Also es gab noch mal ein herziges Küssen und Tränen und ich liebe dich und das war's jetzt bisher. Das war's jetzt bisher. Ich habe ja auch gesagt, ich sag, lass mich, solange du mit deinem Mann noch verheiratet bist, bitte in Ruhe, beziehungsweise solange du noch mit deinem Mann zusammen wohnst, solltest du dich für mich entscheiden. Also ich finde, Christian, diese Nummer mit der SMS an den Mann war äußerst mies. Das war so der beleidigte Junge, Christian, hat sich da geäußert. Ja. Da habe ich mich auch mehrfach noch für entschuldigt bei ihr. Also ich habe gesagt, es war eine Kurzschlussreaktion. Ich weiß nicht, wie ich so einen Scheiß machen konnte. Ja. Habe ich auch gesagt, ich habe mich dadurch selber jetzt ausgeschossen. So, jetzt würde ich an deiner Stelle, wenn da noch überhaupt noch was ist, offensichtlich ist die Frau ja auch hin und her gerissen, trotz der ganzen Aktion, dir nur dringend raten, stillzuhalten. Ja. Absolut stillzuhalten. Wenn du eine Chance hast, dann indem du nichts tust. Mhm. Ganz einfach. Ja, wenn, dann lass sie kommen. Ja. Und mach bloß keine komischen Sachen mehr und schick keine SMS mehr, ruf keinen mehr an und mach gar nichts mehr. Nein. Also sie hat mich auch erstmal bei Facebook geblockt und alles und ich habe auch gesagt, lass mich in Ruhe. Wenn du kommen willst, du kannst gerne kommen, ist kein Problem, aber bitte erst dann, wenn du wirklich weißt, es ist definitiv so. Und das musst du, und das musst du jetzt aber auch durchhalten. Und auch eine lange Zeit. Oder du musst es so lange durchhalten, bis etwas von ihr kommt. Wenn von ihr nichts kommt, bist du raus aus der Nummer. Das ist richtig. So würde ich dir so. Natürlich auch. Ich habe im Moment überhaupt keinen Bock mehr auf eine Beziehung. Also jetzt nicht mit ihr. Mit ihr würde ich sofort wieder, das ist gar kein Problem. Mhm. Aber ich sag mal, ich muss das Ganze auch erstmal lieber ein bisschen verdauen und dauern. Und ich habe ja auch gesagt, du hast im Endeffekt 3 Möglichkeiten. Ich sag, entweder es klappt zu Hause, was ich dir dann wünsche. Ja. Ich sag, ist in Ordnung. Ich sag, entweder es klappt nicht, ich bin solo, du kannst zu mir zurückkommen, ist kein Thema. Ich sag, du hast alles verloren, dir hilft keiner. Ich sag, wenn es zu Hause nicht klappt und ich wieder in einer neuen Beziehung drin bin. Weil dann ist es vorbei, dann ist der Zug natürlich auch für sie abgefahren. Okay, also wir sind uns einig, du hältst die Füße still im Moment und eine ganze Weile und wartest oder hoffst, da du die Frau offensichtlich sehr liebst, dass sie sich meldet. Mehr kann man nicht machen. Auf jeden Fall. Und auch Lerneffekt aus der ganzen Geschichte, bloß nie wieder sowas machen, wie du das mit dem Mann da gemacht hast, mit der SMS. Niemals. Das hab ich entfernt, das ist richtig, ja. So, Christian, jetzt wünsche ich gute Fahrt, gutes Ankommen und runter vom Gas. Auf jeden Fall, ich bin auch gleich am Ziel, noch eine halbe Stunde. Sehr gut. Dann gute Fahrt noch. Tschüss, Christian, ciao. Ich danke dir, mach weiter, danke. Tschüss, ciao. Und hier ist Michael. Michael ist 19. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian. Michael, um was geht's bei dir? Bei mir geht's was sehr Trauriges und gleichzeitig sehr Seltsames. Und zwar, meine Freundin hat sich heute von mir getrennt nach 2 Jahren. Das ist der traurige Part. Das ist immer sehr traurig, vor allen Dingen nach 2 Jahren ist schon... Das Seltsame an der Sache ist aber, also kurz danach habe ich meinen besten Kumpel angerufen. Gesagt, hier, komm vorbei, will trösten und so. Ja, und das Ende vom Lied ist, der Trost ging nachher in eine ganz andere Richtung. Und zwar, wir haben uns dann irgendwann geküsst. Sag bloß. Ja. Und dann, des Abends ging es auch ein bisschen weiter. Also es endete dann tatsächlich im Oralverkehr, was sehr seltsam war. Also auch für uns beide, aber der Abend war dadurch jetzt nicht ruiniert und so. Also es war in dem Moment nicht mal... Habt ihr euch schon getröstet, ihr beiden, ihr beiden Jungs. Das war ungeplant, weil er ist eigentlich voll der Womanizer. Er hat andauernd eine andere, aber nie eine feste Freundin, aber andauernd eine andere Frau. Also er schleppt eigentlich einen nach der anderen ab. Ja. Und ich bin auch auf keinen Fall homosexuell. Also Bisexualität wäre mir bei mir als auch neu. Das ist nicht so... wo ich jetzt sage, damit identifiziere ich mich. Also du hast ja noch nie irgendeine Erfahrung gemacht mit dem Mann? In keinster Weise, also war wirklich vollkommen ungeplant und gerade nach so einem Event wie heute eben, ich habe dieses Mädchen, wie gesagt, sehr geliebt und dann, dass sowas mit meinem besten Freund passiert, das hätte ich mir natürlich nicht ausgemalt. Ist das dein allerbester Freund? Das ist mein bester Freund schon seit mittlerweile 4 Jahren, also wir machen alles miteinander, aber dass es so weit kommt, das ist was Neues. Wie findest du das jetzt? Na, ich finde es seltsam, das ist, für mich, ich sag mal, ich würde gern sein Kumpel als solches bleiben. Das Problem ist nur, dass vor wenigen Stunden, also kurz nachdem das war, dann von ihm die SMS kam, ich fand den heutigen Abend sehr schön und würde mich freuen, wenn wir das wiederholen können. Wo ich mir dann denke, Ach so, du fandest es auch ganz schön, aber du willst es nicht wiederholen. Ja, also ich sag mal, es ist nichts, was ich bereue, aber es ist halt nichts, womit ich mich anfreunden kann. Ich möchte ihn als Freund und sag mal, das ist zwischen uns passiert und naja, es ist halt zwischen Kumpels mal passiert. Ich meine, man sammelt ja seine Erfahrungen. Ja, absolut. Und aber vielleicht auch deshalb, weil du emotional so aufgerührt warst. Ja, eben, und, ich muss dazu sagen, dummerweise ist am letzten Samstag mein Großvater auch noch gestorben, was auch wieder so ein Punkt war, wo ich sagte, naja. Blöd. Aber sag mal, Michael, wenn ihr so gute Freunde seid und über so einen langen Zeitraum... Dann kannst du doch mit dem auch so Klartext reden, indem du ihm sagst, du fandst das okay oder auch schön und auch toll, dass ihr vielleicht mal so eine Erfahrung gemeinsam gemacht habt. Aber sagst ihm doch genauso wie mir gerade, dass das für dich das keine Perspektive. Ich will ihn ja nicht verletzen. Also ich will seine Gefühle auch nicht kränken. Und ich weiß ja, unsere Freundschaft, das ist mir sehr viel wert. Und das möchte ich auf keinen Fall irgendwie beeinflussen oder negativ. Ja, aber andersrum würde er dich ja verletzen, wenn er dich in eine Sache reindrückt, die du gar nicht möchtest. Also muss man schon die Wahrheit sagen. Das und ist richtig. Manchmal verletzt, manchmal, was heißt verletzen? Manchmal ist die Wahrheit für den anderen nicht so schön. Aber wir wollen es nicht dramatisieren. Der ist ja nicht verliebt jetzt in dich. Ja, ich weiß ja nicht, das hoffe ich. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt seinen Kodex, seinen Frauenabschlepp jetzt durch mich spricht. Das will ich ja auf keinen Fall. Ich meine, ich fand es immer seltsam, dass er mit weit mehr Frauen hatte als ich. Das ist ja auch okay. Aber ich will jetzt nicht, dass er das damit wegen mir aufhört. Also ich möchte, dass er bitte damit weitermacht und von mir dahingehend die Finger lässt. Sag ihm das genauso. Ich finde, in der guten Freundschaft, das hält eine Freundschaft aus, dass man das dann auch so sagt. Das war jetzt auch nichts Schlimmes. Wie gesagt, wir können beide damit leben. Und wir haben uns danach eigentlich nur angegrinst. Also es war erstmal eine interessante Wendung des Abends. Ich habe vor vielen, vielen, vielen, vielen Jahren eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du. Genau sowas. Okay. Und in der Tat haben wir danach, das war natürlich auch alles komisch für uns, und wir haben dann in der Tat danach, ein paar Tage später, geredet. Und unsere dicke Freundschaft ist überhaupt nicht kaputt gegangen. Wir haben das dann nicht wieder gemacht. Das war nicht so unser Ding. Das war einmalig und war gut. Also das ist natürlich ist es individuell immer verschieden. Aber ich appelliere nur daran, wenn das eine gute Freundschaft ist, hält dir das aus, dass man klar sagt, pass mal auf. Das hoffe ich. Ja, pass mal auf, komm, ich finde dich toll und du bist mein bester Freund. Ich mache für dich alles, aber lass uns diesen Sexkram rauslassen. Und war toll. Du hast mich getröstet und hilfreich, aber jetzt reicht's dann auch. Das ist ja super, wenn das so geht bei uns. Ja, das musst du machen. Und sei froh, dass dir der Abend so ein bisschen versüßt wurde heute. Ja, irgendwie schon. Also auf eine gewisse Weise war es ja okay. Michael, die Sendung ist rum. Schön, dass du angerufen hast. Du kannst noch im Autogramm Ja, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss. In der Technik, Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer offenen Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.